Willkommen im Niemandsland. Barcelona Fun City Blues. Nach einer Reihe von grauen Tagen mit reichlich Regen erstrahlt die gräfliche Stadt heute im hellsten Sonnenschein. Ich gehe zum Kiosk. Der Argentinier erzählt mir von einer Messerstecherei zwischen den Obdachlosen auf der Plaza am frühen Morgen. Hier war was los, Mann. Die Bullen waren da. Haben 4 Leute mitgenommen. Ich kaufe El Periódico. Nicht, dass das eine super Zeitung wäre, aber sie hat einen kleinen Linksdrall behalten und hetzt nicht gegen die Bürgermeisterin. Das macht sie mir sympathisch. Ein Typ mit einer Drahtkarre steht drüben vor der Methadon-Ausgabestelle und schlägt mit einem Metallstock gegen die Wand. Dabei brüllt er unverständliches Zeug. Barcelona, Fun City Blues. Vor dem Santa Catalina-Markt sitzen die Leute auf den Terrassen. Viele Touristen schon wieder unter ihnen. Die Ausländer essen schon. Lecker Street Eating in Barcelona. Ada Colau hat schon vor 3 Wochen die Weihnachtsbeleuchtung in die Straßen hängen lassen. Gute Laune, Leute! Das Leben und das Kaufen geht weiter. Was Barcelona jetzt braucht, ist fröhliche Stimmung. Jetzt ist Black Friday oder Black Week, nennen das manche schon. Überall die Plakate mit den Parolen Black Friday, Black Friday Chicken steht auf einem der Schilder an einem Fastfood-Restaurant auf der Via Laietana. Ich trinke einen schnellen Cortado auf der Schauma Primär in der Haiti-Kneipe, wo immer klassische Musik läuft, und lese in der Gratiszeitung, die da auf dem Tisch liegt, dass heute über den Haushalt des Rathauses und damit der gesamten Stadt Barcelona für 2022 abgestimmt wird. Als ich dort vorbeikomme, am Rathaus meine ich, denke ich, dass die Indepes doch nicht so blöd sein werden, um alles wieder zu blockieren, oder? Die CUP macht ja gerade etwas Ähnliches mit dem Haushalt ihrer eigenen Koalitionsregierung, dem Govern. Aber Ideologie ist Ideologie, werden sie sagen. Was zählt, ist ein Zeichen zu setzen für ein freies Katalonien. Barcelona Fun City Blues, willkommen zu einer neuen Sendung. Es ist Montag, der 15. November 2021. Es kann aber auch sein, dass Sie uns am Montag, dem 22. November hören. Oder am Montag, dem 29. November. Die Woche dann, darauf gibt es eine neue Sendung. Auf meinem Harenberg-Chronikkalender ist heute das Ölbild von Fjodor Dostojewski zu sehen. 200. Geburtstag des großen russischen Schriftstellers und Denkers. Wozu die Tage zählen? Dem Menschen genügt ja ein einziger Tag, um das ganze Glück zu erfahren, hatte Dostojewski einmal gesagt. Am 11. November 1821 wurde er geboren. Wer kennt es nicht, das berühmte Porträt von Wassily Perow von 1872, das jetzt in der staatlichen Tretjakow-Galerie in Moskau hängt. Dostojewski schon mit einer ziemlich deutlichen Glatzenbildung, mit einem langen, fast rötlichen Bart in einer Lederjacke. Die Hände über das Knie gefaltet, sitzt er da und starrt, ja wohin, irgendwo in die Ferne. Der russische Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski wurde am 11. November 1821 in Moskau geboren. Er starb übrigens am 9. Februar 1881 in Sankt Petersburg. Als Romancier und Philosoph, religiöser Denker und psychologischer Realist zählt er zu den großen Autoren Europas. Und Russlands natürlich. Seine Romane und Erzählungen sind Philosophie in Aktion, Gedankentragödien und Psychodramen. Die Hauptfiguren verkörpern meist fixe Ideen, Leidenschaften und Krankheiten. Die virtuose Gestaltung äußerer Handlungsabläufe dient als Hintergrund für die seelischen Kämpfe der Protagonisten. Weltberühmte Werke hat er geschrieben. Der zerlumpte Jurastudent Raskolnikow will in dem philosophischen Kriminalroman Schuld und Sühne von 1866 einen erlaubten Mord begehen. Die autobiografisch gefärbte Suchtstudie Der Spieler von 1867 reflektiert Dostojewskis leidvolle Erfahrungen im Casino in Baden-Baden. Das monumentale Epos Der Idiot von 1868 kontrastiert die Darstellung eines sittlich schönen Menschen mit Geld, Macht und Sexualität. Der Anarchisten-Thriller Die Dämonen von 1871 war gedacht als Kampfschrift gegen den Nihilismus. In Die Brüder Karamasow von 1880 fasste Dostojewski schließlich seine Philosophie über Schicksal und Bestimmung des Menschen zusammen. Ich fordere alle Niemandsland-Hörerinnen und Hörer auf, mal wieder ein Buch von Dostojewski zu lesen. Heute im Niemandsland wie immer viele Nachrichten über Barcelona, die Barcelona-Nachrichten, dann der Katastrophenblock, Weltnachrichten und Nachrichten aus Deutschland. Dann gibt es wie immer ein Kapitel über den spanischen Bürgerkrieg, es lebe der Tod, und natürlich Kino im Niemandsland. geht die Geschichte? Ich habe keine Zeugen und keine Titel. Ich bin von Sinn. Ich spüre mein Leben mir entrinnen. Ich fühle mich süßlich. Ich kann nicht schlafen. Ich habe Angst. Fühl mich nicht sicher. Auch diese Woche gibt es unter der Rubrik Fremde Podcasts wieder mal einen Hörtext aus Le Monde Diplomatique. Brief aus Lemon City von Edna Bonno. Als ich ungefähr 7 Jahre alt war, ging meine Tante Fifi mit meinen Cousins und Cousinen, meinen Geschwistern und mir zu einer Demonstration vor dem Büro der US-Einwanderungsbehörde an der 79. Straße in Miami. Wir protestierten gegen das harte Vorgehen gegenüber Geflüchteten aus Haiti, das unter den Republikanern etabliert worden war und von der Clinton-Administration weitergeführt wurde. Die Flüchtenden wurden auf See abgefangen, zum US-Militärstützpunkt Guantanamo auf Kuba gebracht und dort in Lagern eingesperrt. Wir standen in der Menge, hielten uns mit einer Hand an Tante Fifi fest und reckten die andere zur Faust geballt in die Luft, während wir mit einer Mischung aus Englisch und Kreol riefen: Lasst die Haitianer rein. In den 1960er Jahren begannen HaitianerInnen zunächst in kleiner Zahl den Inselstaat zu verlassen. Die Reichen und Gebildeten konnten Visa ergattern und reisten ganz legal per Flugzeug in den Nordosten der USA oder nach Quebec. Doch die meisten Menschen dieser Generation konnten nicht fliegen, sie mussten in überfüllten Booten übers Meer nach Miami übersetzen. Meine Eltern, Tanten und Onkel flohen in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren. Sie flohen ebenso vor der bitteren Armut wie vor dem brutalen, von den USA gestützten Regime von Jean-Claude Duvalier. Im Jahr 1980 kamen 25.000 HaitianerInnen auf dem Seeweg nach Südflorida. Sie hatten erkannt, dass, wie es im Gedicht Home der britisch-somalischen Autorin Wasen Shire heißt, das Wasser sicherer war als das Land. Mein Vater bestieg 1979 in La Baie an der Nordküste Haitis ein Boot. Er floh vor der Diktatur und ließ seine Familie, die glitzernden Sandstrände und die Ruhe des Dorflebens zurück. Seine Reise führte ihn nicht auf direktem Weg nach Südflorida. Das hölzerne Segelboot, mit dem er unterwegs war, machte Halt auf der Île de la Tortue und den Bahamas, bevor es Miami erreichte. Die Reise meiner Mutter verlief kaum anders. Ihr Boot teilte sie mit 3 Dutzend Menschen und sie erinnert sich an die funkelnden Wellen und die sengende Sonne, die ihr einen Sonnenstich verpasste. Als sie über den Ozean blickte, spürte sie Hoffen und Bangen. Die Angst, weil sie nicht schwimmen konnte, verband sich mit der Aufregung, dass für sie gerade eine neue Zukunft begann. Ihre neue Heimat hieß Lemon City, 15 Minuten nördlich von Downtown Miami, zwischen dem afroamerikanischen Viertel Liberty City und der afrodominikanischen Community in Wynwood. Meine Mutter fand Arbeit in einer Textilfabrik im nahegelegenen Overtown. Der Aktivist und Community Leader Rita Just wollte das Viertel Little Port-au-Prince nennen, aber es wurde schließlich als Little Haiti bekannt. Heute leben über 100.000 Menschen haitianischer Herkunft im Miami-Dade County. Die meisten von ihnen haben ihr neues Leben in Little Haiti begonnen, mit nur einem kleinen Zettel in der Hand, darauf ein Name, eine Telefonnummer und die Adresse eines Cousins. In Little Haiti gründete Carmelo Monestime 1978 den ersten Kreol-Radiosender in den USA. Dort liefen Musik, Diskussionssendungen und Reportagen, dazwischen Werbespots für Lebensmittelgeschäfte oder auf Aufenthaltsrecht spezialisierte Anwaltskanzleien. In meinen Ohren klang das Programm wie eine unauflösliche Kakophonie menschlicher Stimmen, die alle durcheinander sprachen. In den Ohren meiner Eltern klang es nach Heimat. Serge Toussaint und andere Künstler und Künstlerinnen aus Haiti schmückten die Mauern mit Wandbildern in leuchtenden Farben und mit bunten Schildern für Bäckereien, Kirchen und Botanikas, Geschäfte für Ritualutensilien und Devotionalien. Parole gen zèle lautet ein haitianisches Stichwort. Wörter haben Flügel. Meine erste Sprache in Little Haiti war Kreol. Aus den Liedern über Dati Buckmann und die Kinder, die sich seinem Aufstand gegen die Franzosen anschlossen, bezog ich mein erstes Wissen über die Revolution auf Haiti. Englisch lernte ich erst in der Schule, in der nach dem haitianischen Nationalhelden und Revolutionär benannten Toussaint Louverture Elementary. In gewisser Weise lebte ich in einer Enklave mit allen Facetten des haitianischen Lebens, des Verkehrslärms von Port-au-Prince und des Geruchs von Muschelsalat aus Gonaive. Die Community war der Anker für diejenigen, die die gefährliche Überfahrt und die US-amerikanische Xenophobie überlebt hatten. Die Nachbarschaft stärkte die Menschen aus Haiti im gleichen Maße, wie die Menschen aus Haiti die Nachbarschaft stärkten. Vor ein paar Monaten bin ich das erste Mal seit vielen Jahren nach Miami zurückgekehrt. In Little Haiti anzukommen, war wie durch ein Tor zurück in meine Kindheit zu gehen. Vor der Statue von Toussaint Louverture pickten Hühner, auf den Veranden spielten Männer Domino und die Banyanbäume überschatteten die Palmen. Der Spielplatz neben meiner alten Schule war schicker, als ich ihn in Erinnerung hatte. Es gab neue Schaukeln und auf dem Boden lag weicher grüner Kunststoff. Doch die spielenden Kinder fehlten. Insgesamt fühlte sich das Viertel wie ausgestorben an. Das war zum Teil sicherlich der Pandemie geschuldet, aber auch dem Umstand, dass viele der einstigen Bewohner, auch viele aus meiner Familie, nach und nach weggezogen sind. Die meisten Menschen in Little Haiti können sich kein Haus leisten. Die Arbeitslosen- und Armutsquoten sind höher als die in den meisten anderen Stadtteilen von Miami. Die abwesenden Vermieter lassen die Häuser verfallen oder gleich abreißen, denn sie warten darauf, dass sich die Gentrifizierung von Wynwood weiter nach Norden ausbreitet. Ein leeres Grundstück verspricht mehr Profit. In dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, wohnt immer noch eine haitianische Familie, aber die Häuser rechts und links stehen leer, die Grundstücke sind von Unkraut überwuchert. Die Sozialwohnungssiedlung, in der meine Tante Melo 1978 mit ihrem Zettel in der Hand landete und wo meine Cousins und Cousinen aufwuchsen, ist heute eine Gated Community mit Sicherheitsdienst. Seit dem Immigration and Naturalization Act von 1965, der die National Origins Formula aus den 1920er Jahren für den Erhalt einer weißen Bevölkerungsmehrheit abgelöst hatte, nahmen die USA 59 Millionen Einwanderer auf. Nach der Aufhebung des Chinese Exclusion Acts im Jahr 1943 hatte es bereits deutlich mehr Zuwanderung aus Ost- und Südasien gegeben, wodurch sich die soziale und wirtschaftliche Landschaft veränderte. In den 1960er und 70er Jahren kamen Menschen aus aller Welt aus sehr unterschiedlichen Gründen in die USA. Einige kamen zum Studieren, andere um auf den Farmen im Südwesten zu arbeiten, wieder andere träumten von einem Amerika, das sie aus Filmen kannten, oder sie kamen einfach so. Einige folgten einem Versprechen, andere flohen vor Armut und Krieg. Auch die Geschichte meiner Eltern ist Teil dieser sich ständig wandelnden Einwanderungsgesellschaft. Sie ist amerikanische Erfolgsstory und Tragödie zugleich. Haitianische Bootsflüchtlinge machten die USA und Miami zu dem, was sie im späten 20. Jahrhundert waren. Hätte Donald Trump sich durchgesetzt mit seiner Idee, die Birthright Citizenship, die Staatsbürgerschaft qua Geburtsort, abzuschaffen und in den USA geborene Kinder von Eltern aus Shithole-Countries wie mir die Staatsbürgerschaft vorzuenthalten, dann wäre ich heute weder Amerikanerin noch Haitianerin, denn Haiti erkennt im Ausland geborene Kinder nicht als Staatsbürger an. Ich wäre staatenlos. Doppeltes Bewusstsein, schrieb der Soziologe W.E.B. Du Bois 1903 in seinem Essayband »The Souls of Black Folk«, auf Deutsch »Die Seelen der Schwarzen«, bedeutet dieses sonderbare Gefühl, sich selbst immer nur durch die Augen anderer wahrzunehmen, der eigenen Seele den Maßstab der Welt anzulegen, die nur Spott und Mitleid für einen übrig hat. In der Nacht zum 7. Juli stürmte eine Gruppe bewaffneter Männer die Privatwohnung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse und erschoss ihn. Der dreiste Mordanschlag versetzte die haitianische Gesellschaft in einen Schockzustand. Obwohl noch unklar ist, wer die Mörder angeheuert hat und warum, gibt es bereits Hinweise, die auf kolumbianische Söldner, eine in den USA ansässige Sicherheitsfirma und verschiedene inländische Gegner von Moïse hindeuten. Einige Wochen nach dem Attentat und kurz bevor am 14. August ein katastrophales Erdbeben den Südwesten Haitis erschütterte, fuhr ich nach Miami. Die Auswirkungen des Bebens werden Florida in Form von neuen Migrationswellen erreichen. Das Attentat auf den Präsidenten wurde von haitianischen Exilpolitikern ausgeheckt, gestützt auf US-amerikanischen Imperialismus. Die ausführenden Söldner standen Berichten zufolge in Verbindung mit einem aus Haiti stammenden US-Bürger in Miami. Die Biden-Administration deportiert weiterhin Geflüchtete aus Haiti, obwohl die USA für viele von ihnen eine Zuflucht geworden sind. Und denjenigen, die es trotz allem nach Südflorida schaffen, bleibt nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden, was inzwischen aus Miami geworden ist. Heimat sowohl der Unterdrücker aus Lateinamerika und der Karibik als auch die ihrer Opfer. Aus dem Englischen von Sabine Jainski und Anna Lerch. Edna Bonhomme ist Wissenschaftshistorikerin, Autorin und interdisziplinäre Künstlerin. Sie lebt in Berlin. Copyright Le Monde Diplomatique Berlin. Eine kürzere Fassung erschien zuerst in der London Review of Books. Draußen tobt doch alles weiter, auch wenn ich heute nicht mehr wär. Die Leute kaufen teure Dinge, das Leben ist und bleibt unfair. Wir trinken Wein an meinem Fenster, im Rauchschaum wie dem ganzen Zoo. Wir müssen beide wieder lachen. Irgendwie gehören wir doch dazu. Das ist dein Leben, das ist wie du lebst, warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst, warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so erzeugt, warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja, genau das ist dein Leben, das ist wie du lebst, warum wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht, und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja, genau das ist dein Leben, und du wirst es nie verstehen. Dein Lächeln passt zu meinem Fenster, neuen Schein und altbekannt. Du sagst, wir haben uns nie verlaufen, wir haben uns ab und zu verrannt. Und die Sache wird schon laufen, wenn man sich hier nicht verliert. Und bei all den kleinen Chancen immer wieder Neues gibt. Das ist dein Leben, das ist wie du lebst, und lachst und dich selbst nicht so verstehst, warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so herzhaft, warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja, genau, das ist dein Leben, das ist wie du lebst, und wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht, und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja, genau, das ist dein Leben, und du wirst es nie verstehen. Vielleicht überschwänglich groß oder doch zu klein geträumt, hab ich bei all den anderen Zweifeln mein Happy End doch glatt versäumt. Ist egal, wer da noch kommt oder schon gegangen ist, es ist okay, dass du halt bist, wie du halt bist. Denn das ist dein Leben, das ist wie du lebst, warum du liebst und lachst und dich selbst nicht so verstehst, warum du dir wieder so fremd bist, deiner doch so hellen Zeit, warum du den wieder vermisst, der dich sicher nicht befreit. Ja, genau, das ist dein Leben, das ist wie du lebst, warum wir manchmal fliegen, nicht mal wissen, wie es geht, und wir immer wieder aufstehen und anfangen zu gehen. Ja, genau, das ist dein Leben, und du wirst es nie verstehen. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 221. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1923. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. No pasarán. Ursprung und Bildung der internationalen Brigaden. Erster Teil. Vor 85 Jahren wurden die internationalen Brigaden gegründet. Tausende Freiwillige kämpften an der Seite der spanischen Volksfrontregierung gegen die faschistischen Putschisten um Franco. Am 7. November 1936 deutete viel darauf hin, dass es den von General Francisco Franco angeführten Putschisten gelingen würde, die von den spanischen Republikanern hartnäckig verteidigte Hauptstadt Madrid einzunehmen. Teile der von der deutschen Luftwaffe auf den Kontinent übergesetzten Afrika-Armee waren, unterstützt von italienischen Faschisten und marokkanischen Söldnern, bis an die Stadtgrenze vorgedrungen. Die Panzer der Putschisten standen am Rand des Madrider Vorortes Carabanchel. Einigen kleineren marokkanischen Einheiten war es bereits gelungen, in den Ort einzudringen. Mit Mühe konnten sie von der notdürftig bewaffneten Bevölkerung und von Milizionären, die eifrig Gräben ausgehoben hatten, aufgehalten werden. Es war, wie das Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei, PCE, Dolores Ibárruri, die legendäre Passionaria, später schrieb, ein Kampf auf Leben und Tod. Die Lautsprecher des aus der Milicia Popular des PCE hervorgegangenen 5. Regiments bereiteten die Bevölkerung der von der faschistischen Luftwaffe fast permanent bombardierten Stadt darauf vor, dass der Feind nach Madrid eindringen könne. Die Lage war äußerst angespannt. Am Morgen des 8. November war es still. Doch dann, so berichtete die Passionaria weiter, hörten die wartenden Madrilenen ein seltsames Geräusch. Da beginnt in der Stille ein erschreckendes Geräusch von festen Marschtritten hörbar zu werden. Es schwillt an, es kommt näher. Schon vernimmt man deutlich das dumpfe Dröhnen von Nagelstiefeln auf dem Straßenpflaster. Einen Augenblick lang macht sich Erstarrung, Unschlüssigkeit breit. Wer kommt da? Wer sind diese Männer, die am 8. November auf den Straßen unseres Madrid marschieren, stumm, in aufrechter Haltung, ernst, das Gewehr mit aufgepflanztem Bajonett geschultert und den Boden unter ihren Füßen erzittern lassen? Verzweiflung kam auf, Rufe ertönten. »Sie sind eingedrungen!« Die Menschen griffen zu den Waffen, aber da ertönte aus den Reihen der Marschierenden ein Befehl und ein Lied wurde angestimmt. In fremden Sprachen, dessen Melodie aber war den Madrilenen längst vertraut. Es war die Internationale, gesungen in französischer, italienischer, deutscher, polnischer, ungarischer und rumänischer Sprache. Die Madrilenen freuten sich, dass die Russen, los Russos, gekommen waren, dass die Sowjetunion nun auch Bodentruppen geschickt hatte. Das war logisch gedacht, denn die Sowjetunion hatte inzwischen erklärt, dass sie sich wegen des Eingreifens der deutschen und italienischen Faschisten zugunsten der Frankisten nicht mehr an das im August 1936 in London abgeschlossene Nichteinmischungsabkommen halten würde. Im Oktober hatte die UdSSR mit der Lieferung der von der Republik dringend benötigten Flugzeuge, Panzer und Artillerie begonnen. Aber die Männer, die über die berühmte Gran Via marschierten, gehörten keiner Abteilung der Roten Armee an, sondern waren die Kämpfer der drei Wochen zuvor in Albacete aufgestellten 11. Internationalen Brigade mit ihren Bataillonen Edgar André, General Dabrowski und Commune de Paris. Kommandeur der 11. Brigade war der 1896 in Czernowitz in der Bukowina geborene Offizier der Roten Armee Manfred Stern, der schon im fernen Osten, in Deutschland und in China gekämpft hatte und nun mit einem kanadischen Pass, der auf den Namen Emilio Kleber lautete, nach Spanien gekommen war. Inzwischen zum General ernannt, richtete er einen Aufruf an die Bevölkerung. Männer und Frauen Madrids, wir sind gekommen, um euch zu helfen, um eure Hauptstadt mit der gleichen Hingabe zu verteidigen, als ob es die Hauptstadt eines jeden von uns wäre. Eure Ehre ist unsere Ehre. Euer Kampf ist unser Kampf. Hans Kahle, der Kommandeur des Edgar André Bataillons, und Jules Dumont, der das Bataillon Commune de Paris befehligte, hatten sich im Ersten Weltkrieg als Feinde gegenübergestanden. Nun vor Madrid kämpften sie gemeinsam für die bedrohte Republik. Den Frankisten war es gelungen, den Rio Manzanares zu überschreiten. Das Universitätsviertel von Madrid war unmittelbar bedroht. Zwei Bataillone der 11. Brigade sollten deshalb die Universität sichern. Das 3. Bataillon griff die Frankisten bei der strategisch wichtigen Brücke Puente de los Franceses an. Kleber richtete seinen Gefechtsstand in der Philosophischen Fakultät ein. Es entbrannte ein erbitterter Kampf, in dem um einzelne Häuser, ja sogar Stockwerke, gekämpft wurde. Die 11. Brigade und die spanischen Einheiten erhielten Verstärkung durch die aus Katalonien anrückende, gut bewaffnete anarchistische Columna Durruti. Letztlich gelang es, die Frankisten zurückzuwerfen und die Hauptstadt der Republik zu sichern. Aber der Blutzoll war gewaltig. Die 11. Brigade hatte nahezu ein Drittel ihrer Kämpfer verloren. Es machte sich bemerkbar, dass für ihre Formierung und Ausbildung nur knapp 3 Wochen Zeit zur Verfügung gestanden hatten. Seit Beginn des Putsches der reaktionären Generale bis zum Ende des Dekrets über die Bildung der internationalen Brigaden am 22. Oktober 1936 waren nur wenige Monate vergangen. Ein großer Verlust war überdies der Tod Hans Beimlers, des Beauftragten der KPD in Spanien. Auch Franz Wehloff, Louis Schuster genannt, Kommissar des Ernst-Thälmann-Bataillons, ließ sein Leben. Die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, gehörte mit zu den ersten kommunistischen Parteien, die begriffen hatten, welche Konsequenzen die Ereignisse in Spanien für den Kampf gegen den Faschismus und für den Frieden haben würden. Schon am 8. August 1936, also nicht einmal 3 Wochen nach dem Putsch, erarbeitete das Politbüro der KPD einen Aufruf, in dem es hieß: Wir appellieren an alle militärisch ausgebildeten deutschen Antifaschisten im Ausland, sich der spanischen Volksfront als Soldaten zur Verfügung zu stellen. Der Aufruf wurde am 14. August 1936 veröffentlicht. Kurz darauf bildete die KPD über die Abschnittsleitung West in Paris eine operative Leitung, die sich als eine Art technische Kommission für die materielle, propagandistische und personelle Hilfe für das republikanische Spanien verstand. Ihr gehörten unter anderem Walter Ulbricht, Siegfried Rädel, Hans Beimler, Franz Wehloff und der Abwehrmann der Abschnittsleitung Hubert von Ranke, genannt Moritz, an. In Spanien hatten sich unterdessen viele Emigranten, Sportler und Besucher der Arbeiterolympiade, die für den 19. Juli 1936 geplant war, aber wegen des Putsches abgesagt werden musste, den sich spontan gebildeten Milizen der verschiedenen republikanischen Parteien angeschlossen. Hinzu kamen Antifaschisten, die auf eigene Faust nach Spanien gereist waren. In der zweiten Augusthälfte wurden Hans Beimler und Hubert von Ranke von der KPD nach Spanien delegiert. Beimlers offizielle Funktion war die des Beauftragten der KPD. In dieser Funktion organisierte er die aus ca. 150 vor allem deutschen und österreichischen Kommunisten und Sozialisten gebildete Centuria Telman, die sich als nahestehende Miliz der am 23. Juli 1936 gegründeten Sozialistischen Einheitspartei Kataloniens, PSUC, verstand. Sie gehörte der von den PSUC-Funktionären Manuel Trueba und José del Barrio gegründeten Columna Carlos Marx an, der späteren 26. Division der spanischen Volksarmee. Auch die Centuria Telman musste schwere Verluste hinnehmen. Als Georg Hornung, ihr letzter Kommandeur, mit den Überlebenden nach Albacete kam, wo zaghaft damit begonnen worden war, die Internationalen zu sammeln, um, eine Anregung der Kommunistischen Partei Frankreichs aufgreifend, internationale Einheiten zu bilden, betonte er, dass die Freiwilligen sich in Zukunft als Angehörige einer Kaderarmee zu begreifen hätten. In Albacete selbst war eine seltsame Situation entstanden. In der von Einheiten des 5. Regiments von den Putschisten freigekämpften Stadt der gleichnamigen Provinz hatte sich eine große Anzahl von Freiwilligen versammelt. Anfangs aber hatte die Regierung unter Ministerpräsident Francisco Largo Caballero der Bildung internationaler Freiwilligenverbände nicht zugestimmt. Die Regierung argumentierte, das republikanische Spanien brauche zu seiner Verteidigung Waffen und Munition, keine Männer. Wie die Anarchisten, so befürchtete auch Caballero, dass die Internationalen die Bedeutung des PCE in der Innenpolitik erhöhen könnten. Er, der linke Sozialist und alte erfahrene Gewerkschaftsfunktionär, hielt wenig davon, zu eng mit den Bürgerlichen zu koalieren. Das aber war das Ziel der Volksfrontpolitik, die vom PCE wie von allen anderen kommunistischen Parteien nach dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale im Jahr 1935 vertreten wurde. Auf Anraten von PCE-Generalsekretär José Díaz hatten drei Abgesandte der Komintern, der Italiener Luigi Longo, Gallo, der Pole Stefan Wisniewski und der Franzose Pierre Rebière, um Gespräche mit den spanischen Behörden nachgesucht. Zuerst erhielten sie einen Termin bei Manuel Azaña, dem Präsidenten der Republik. Azaña empfing die Funktionäre herzlich und drückte aus, dass er den Krieg und den Faschismus hasse. Er versicherte sie seiner Sympathie in militärisch-politischen Angelegenheiten, aber konnte und wollte er nichts entscheiden. Ähnlich verhielt sich Largo Caballero. Er riet Longo, Rebière und Wisniewski, sich mit Diego Martínez Barrio, dem Präsidenten des Parlaments, in Verbindung zu setzen, der den Auftrag hatte, die Aufstellung der Divisionen der neuen Volksarmee zu organisieren. Martínez Barrio hielt sich in Albacete auf. In der Folge wies er den nunmehr offiziell durch das Dekret vom 22. Oktober 1936 geschaffenen internationalen Brigaden die Stadt als Verwaltungszentrum zu. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 221, eine Niemandsland-Produktion 2021. Literaturhinweis: Dolores Ibarruri, »Der einzige Weg«, Berlin, DDR, 1964. Luigi Longo, Gallo, »D. Die internationalen Brigaden in Spanien, Berlin, DDR, 1958. Ludwig Renn, Der spanische Krieg, Berlin, 2006. Ich verweise auf den Artikel No Pasarán von Werner Abel, veröffentlicht in der Tageszeitung Junge Welt in der Ausgabe vom 22.10.2021 anlässlich des 85. Jahrestages der Gründung der internationalen Brigaden. No pasarán. Pasaremos. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. We'll be right back. Die Katastrophen und vermischten Meldungen für die Woche im Niemandsland vom 15. bis zum 29. November 2021. Opiumanbau. Die Opiumproduktion in Afghanistan und die Preise für den Heroinrohstoff sind nach Angaben der Vereinten Nationen gestiegen. In der Erntesaison, die im Juli endete, wurden 6.800 Tonnen eingebracht, 8% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das berichtete das Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung UNODC am Dienstag in Wien. Mit Opium wurden laut UNODC dieses Jahr zwischen 1,8 Milliarden und 2,7 Milliarden US-Dollar, das wären 1,6 Milliarden und 2,4 Milliarden Euro, in Afghanistan umgesetzt. Rund ein Zehntel der afghanischen Wirtschaftsleistung beruht demnach auf Opium. Die andauernde Unsicherheit seit August 2021 hat die Opiumpreise im August und September in die Höhe getrieben und stärkt den Anreiz für Opiumanbau, hieß es in dem UN-Bericht. Schlechte Zeiten für Fixer, es wird teurer werden. Eine Meldung zum Thema Menschenrechte. Unsere Herrschaften, die sich so warmherzig für Nawalny einsetzen, vergessen immer wieder den Namen Julian Assange, ein Dissident in unserem herrlichen System. In Frankreich fordern nun mehrere Abgeordnete Asyl für Assange. Paris, mehrere Dutzend Abgeordnete der Nationalversammlung in Frankreich fordern politisches Asyl für WikiLeaks-Gründer Julian Assange in Frankreich. Ein entsprechender Resolutionsentwurf wurde parteiübergreifend von rund 40 Parlamentariern unterzeichnet und am Dienstag veröffentlicht. Darin heißt es, Frankreich könne angesichts des Schicksals des in Großbritannien inhaftierten Assange nicht stumm bleiben. Der WikiLeaks-Gründer sei Opfer einer juristischen Versessenheit, die politisch motiviert sei. Zu den Vertretern gehören viele Vertreter der Linken, aber auch einige konservative Abgeordnete sowie Vertreter von La République en Marche, der Partei von Präsident Emmanuel Macron. Assange Verlobte und frühere Anwältin Stella Morris war zur Vorstellung des Beschlusstextes nach Paris gereist. Sie sagte, das Leben ihres Partners sei in Gefahr. Assange ist in den Vereinigten Staaten wegen Spionage und der Veröffentlichung geheimer Dokumente auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan angeklagt. Die Papiere enthielten Informationen über Kriegsverbrechen der USA in diesen Ländern, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen. Die USA fordern die Auslieferung Assanges. Bei einer Verurteilung in den Vereinigten Staaten drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Im Oktober hatte in London das Berufungsverfahren in dem Fall begonnen. Die US-Behörden fechten ein Urteil vom Januar an, in dem ein britisches Gericht die Auslieferung Assanges an die USA mit Verweis auf ein hohes Suizidrisiko verboten hatte. Man weiß natürlich, dass ebenfalls der Plan besteht, Assange zu ermorden, verschwinden zu lassen bzw. in den Wahnsinn zu treiben. Das heißt, eine Auslieferung würde so oder so den sicheren Tod von Julian Assange in kurzer Zeit bedeuten. Zum Thema Flüchtlingskrise an der Grenze zwischen Weißrussland, Belarus und Polen folgender Kommentar von Herrn Reinhard Lauterbach aus der Jungen Welt vom 17.11.2021. Da heißt es, am Ende des Lateins, neue EU-Sanktionen gegen Belarus. Unterstellen wir einmal, so Herr Lauterbach, dass die westliche Darstellung stimmt. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko habe seinen gehörigen Anteil an der humanitären Krise an der EU-Außengrenze. Dann heißt das immer noch nicht, dass er sie bewusst herbeigeführt habe. Das hätte er gar nicht gekonnt. Den Migrationsdruck hat Lukaschenko vorgefunden. Er ist die Folge vor allem der westlichen Regimewechselkriege im Nahen und Mittleren Osten. Dass er ihn ausnutzt, ist eine andere Frage. Aber warum sollte er das auch unterlassen? Sich von der EU vor die Füße spucken lassen und so zu tun, als wäre nichts passiert? Belarus ist nicht EU-Mitglied. Es muss sich nicht an irgendwelche Kopenhagener Kriterien halten, die der Staatenbund gegenüber seinen Mitgliedern Polen und Ungarn nicht durchsetzen kann, aber will. Egal, was man von der Präsidentschaftswahl im August 2020 im Einzelnen hält. Sie ging die EU zunächst einmal nichts an, so plump sie auch mutmaßlich gefälscht worden ist. Brüssel beansprucht ein Aufsichtsrecht über Belarus, das ihm niemand eingeräumt hat. Was die EU-Außenminister jetzt beschlossen haben, ist einerseits grotesk, einen Flughafen zu sanktionieren, zu dem die EU den Verkehr ohnehin schon eingestellt hat. Andererseits bedient sich die EU damit solcher Maßnahmen, die deutsche Politiker noch bekrittelt haben, als die USA mit denselben Mitteln gegen Nord Stream 2 vorgegangen sind. Sie verhängt Sanktionen mit dem Anspruch extraterritorialer Wirkung. Etwa gegen eine syrische Billigfluglinie, die eine Verbindung zwischen zwei aus EU-Sicht Drittstaaten angeboten hat. Die EU-Außengrenze wird in Brüssel eben nicht als solche gesehen, als Grenze des eigenen Hoheitsgebiets. Vielmehr erzeugt sie den Anspruch, auch außerhalb davon mitzuregieren. Freilich hat Merkel mit ihrem Telefonat mit Wladimir Putin nolens volens anerkannt, wer in Minsk gegebenenfalls noch Einfluss hat. Lukaschenko wird unterstellt, er wolle die EU spalten. Das ist ihm zumindest bisher nicht gelungen. Es gibt keine offizielle Kritik an den völkerrechtlich verbotenen Pushbacks, zu denen sich Polen ermächtigt hat. Die Warschauer Position, man verteidige Europa gegen frierende Frauen und Kinder, bleibt unwidersprochen. Das aber ist bei allem taktischen Misserfolg ein strategischer Sieg Lukaschenkos. Die EU beerdigt mit eigener Hand ihr selbstgepflegtes Image als Heimat von Werten und Menschenrechten. Wenn das irgendjemand in Minsk oder Moskau geplant haben sollte, das hat gesessen. Desde la República Dominicana saludamos a Radio Contrabanda 91.4, Niemandland de la Amistad entre los Pueblos. Zum Thema Cannabis gibt es Folgendes zu berichten. Es gibt eine Studie. Berlin, eine Legalisierung von Cannabis könnte dem Staat einer Studie zufolge mehr als 4,7 Milliarden Euro an zusätzlichen verfügbaren Mitteln bringen. Dabei gehe es vor allem um Steuereinnahmen und Sozialversicherungsbeiträge aus dem legalisierten Geschäft sowie Einsparungen bei Strafverfolgung und Justiz. Das sagt zumindest der Ökonom Justus Haukapp von der Universität Düsseldorf bei der Präsentation der Ergebnisse am Dienstag in Berlin. Die Verbotspolitik bei Cannabis ist gescheitert und konnte den Drogenkonsum nicht eindämmen, so Haukapp. Eine Legalisierung könne rund 1,4 Milliarden Euro an Kosten bei Polizei, Justiz und Strafvollzug einsparen. Das Impfregime wird gnadenlos kommen, so sieht's aus. Berlin. Über eine Impfpflicht in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen mit Risikogruppen will die geplante Ampelkoalition nach Auskunft der SPD in den nächsten Wochen entscheiden. Das kündigte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider am Dienstag in Berlin an. Es gebe Befürworter, aber auch manche, deren Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen ist. Da sie aber auf ein Berufsverbot für Ungeimpfte hinauslaufe, sei eine sorgfältige Abwägung mit dem Gesundheitsschutz zu treffen. Thema Islamfaschismus in Deutschland. Nach dem Messerangriff eines 27-jährigen Syrers in einem ICE-Zug bei Regensburg halten Ermittler ein islamistisches Motiv doch für möglich. Sie hatten den Kerl zuerst für schuldunfähig eingestuft. Die Generalstaatsanwaltschaft München teilt am Dienstag mit, dass bei den Beschuldigten Propagandavideos der Terrorgruppe Islamischer Staat gefunden wurden. Zudem seien einschlägige Inhalte auf seiner Facebook-Account-Seite festgestellt worden. Nach der Tat hatten Ermittler zunächst angegeben, dass es keine Hinweise auf ein islamistisches Motiv gebe. Ein islamistischer Hintergrund für die Tat könne nicht ausgeschlossen werden, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft nun. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, ZET, bei der Generalstaatsanwaltschaft München habe deshalb die Ermittlungen übernommen. Es werde aber weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Auch dauere die Auswertung von Datenträgern und die Befragung von Zeugen an. Der 27-jährige Syrer hatte am 6. November in dem ICE vier Mitreisende mit einem Messer attackiert und teils schwer verletzt. Bei seiner Festnahme sagte er laut Ermittlern: "Ich bin krank, ich brauche Hilfe." In einer Vernehmung soll er angegeben haben, dass er sich seit längerem verfolgt fühle. Einen Tag vor der Tat hatte er seine Arbeit verloren. Ein Gutachter hatte dem Mann in einem vorläufigen Gutachten eine paranoide Schizophrenie und Schuldunfähigkeit bei der Tat bescheinigt. Küsst die Faschisten. Der Beschuldigte wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Hurra! Kontrabanda! 91.4! Thema Weltklimakonferenz. Glasgow. Politische Führungspersonen und Unterhändler feiern die Klimavereinbarung von Glasgow als einen guten Kompromiss, der die 1,5 Grad Erwärmungsgrenze am Leben erhalten habe. Aber viele Wissenschaftler fragen sich, von welchem Planeten diese Leute reden. Sie sehen bei ihren eigenen Berechnungen eine andere und wärmere Erde. Im Großen und Ganzen glaube ich, ja, wir haben einen guten Plan, das 1,5 Grad Ziel im Rahmen unserer Möglichkeiten zu behalten, sagte die UN-Klimachefin Patricia Espinosa mit Bezug auf das globale Bestreben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Der britische Premierminister Boris Johnson, Gastgeber der am Samstag zu Ende gegangenen UN-Klimakonferenz, pflichtete bei. Er nannte den Deal eine klare Straßenkarte zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad. Aber viele Wissenschaftler sagen, vergesst die 1,5 Grad, die Erde ist weiter auf einem Weg, bei ihrer Erwärmung die 2 Grad zu übersteigen. Klimawissenschaftler Michael Oppenheim von der Princeton University etwa verglich das 1,5 Grad Ziel mit einem Patienten, der bereits künstlich am Leben gehalten worden sei, und urteilte, jetzt ist es an der Zeit, ihn für tot zu erklären. Einige wenige der 13 von AP interviewten Wissenschaftlern sagen, dass sie gerade genug Fortschritte sehen, um das zum derzeitigen Zeitpunkt zu vermeiden und damit Grund für Hoffnung, aber nur für ein bisschen. Die Optimisten weisen auf die vielen Vereinbarungen hin, die aus der Klimakonferenz erwachsen seien, so eine Abmachung zwischen den USA und China, stärker zusammen daran zu arbeiten, den Schadstoffausstoß in diesem Jahr zu verringern. Es gab auch getrennte multinationale Vereinbarungen, Methanemissionen und Kohleverstromung ins Visier zu nehmen. Die 1,5 Grad Grenze ist das rigorosere von zwei Zielen, die im historischen Pariser Klimaabkommen von 2015 festgelegt wurden. UN-Vertreter und Wissenschaftler betrachten sie als einen Schlüssel, weil sich die Auswirkungen der Erderwärmung laut einem Forschungsbericht von 2018 nach Überschreiten dieser Marke dramatisch verschlimmern würden. Die Erde hat sich seit der vorindustriellen Zeit bereits um 1,1 Grad erwärmt. So dreht es sich hier wirklich um ein paar Zehntel eines Grades mehr. Die Vereinten Nationen kalkulieren, dass Länder ihre Emissionen bis 2030 um die Hälfte verringern müssen, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Aber der Schadstoffausstoß nimmt derzeit nicht ab, sondern zu, um etwa 14% seit 2010, wie UN-Klimachefin Espinosa sagte. Der deutsche Forscher Hans-Otto Pörtner meint, dass die Klimakonferenz Arbeit erledigt, aber nicht genügend Fortschritte gemacht hat. Die Erderwärmung werde bei weitem 2 Grad Celsius übersteigen, warnt der Co-Vorsitzende einer Arbeitsgruppe des Weltklimarates zu den Folgen der globalen Erwärmung. Diese Entwicklung bedroht Natur, menschliches Leben, Existenzgrundlagen, Lebensräume und auch den Wohlstand. Anstatt der von der EU erhofften großen Veränderungen beim Abbiegen der Temperaturkurve liefen die Ergebnisse des Glasgower Gipfels nur auf kleine Feineinstellungen hinaus, sagen Wissenschaftler, die mit Computersimulationen arbeiten. Herausgekommen sei, dass wir vielleicht 0,1 Grad Celsius von der Erderwärmung wegrasiert haben, nach bestmöglicher Schätzung mit einem Resultat von 2,3 Grad Erderwärmung, sagte beispielsweise Zeke Hausfader vom US-Forschungszentrum Breakthrough Institute. Auch Professor John Sherman vom Massachusetts Institute of Technology sah nach vorläufigen Berechnungen keinen Grund zu jenem Optimismus, wie ihn politische Führungspersonen geäußert haben. Es gibt keinen plausiblen Weg, die Erderwärmung auf 1,5 oder sogar 2 Grad zu begrenzen, wenn man nicht aus der Kohle aussteigt und so rasch wie möglich zusammen mit Öl und Gas, so der Experte. Indien hat am Samstag in letzter Minute eine Änderung der Vereinbarungen erreicht. In der Abschlusserklärung ist von einem Herunterfahren, Face Down, der Kohlenutzung die Rede, statt eines schrittweisen Ausstiegs, Face Out. Verringern werde weniger helfen, die schädlichen Folgen des Klimawandels zu verlangsamen als eliminieren, sagte der frühere NASA-Chefwissenschaftler Veli Abdalati. Ein Paragraph in der Vereinbarung ruft Länder, deren Ziel einer Reduzierung von Emissionen nicht mit 1,5 oder 2 Grad Grenzen in Einklang steht, dazu auf, bis Ende nächsten Jahres mit neuen, ehrgeizigeren Zielen aufzuwarten. Das mache Hoffnung, meint der Australier Bill Hare von der Forschergruppe Climate Action Tracker, die Klimaschutzmaßnahmen und Versprechen analysiert. Aber der US-Klimabeauftragte John Kerry sagte am Wochenende, dass der Paragraph wahrscheinlich nicht für sein Land, den zweitgrößten Verursacher von Kohleschadstoffemissionen, gelte, weil das US-Ziel so stark sei. Attention! Habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Jonathan Overpeck, ein leitender Klimawissenschaftler an der University of Michigan, sprach von verwässerten Hoffnungen. Wir haben einen unvollständigen Plan für langsameres Handeln erhalten. Aber manche Wissenschaftler sahen es weniger pessimistisch. Ich kann zum ersten Mal einen potenziellen Weg hin zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius sehen. Das sagte etwa Klimawissenschaftler Michael Mann von der Pennsylvania State University. Aber es wird es erfordern, dass Länder ihre gegenwärtigen Versprechen einhalten und das, wozu sie sich verpflichtet haben, weiter nach oben schrauben. Und Johann Röckström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung legt ein optimistisches Szenario dar, das er und einige wenige andere sehen. Wenn alle Länder, die Netto-Null-Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts versprochen haben, das Ziel auch wirklich erreichen würden, wozu die meisten bislang keine konkreten Schritte eingeleitet haben. In diesem Fall könnte die Erderwärmung auf 1,8 oder 1,9 Grad begrenzt werden. Das ist ein bedeutender Fortschritt, aber weit entfernt von genug, sagte Röckström. Und zum Schluss noch die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Ampelparteien wollen Koalitionsvertrag vorlegen. In der kommenden Woche solle ein Entwurf stehen, teilten Vertreter von SPD, Grünen und FDP mit. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Über den Inhalt des Entwurfs haben die Parteien Vertraulichkeit vereinbart. Mehrere Länder verschärfen Corona-Maßnahmen. Wegen steigender Infektionszahlen greift in Hamburg von Samstag an die 2G-Regel für Clubs, Restaurants und Bars. In Baden-Württemberg gilt sie ab morgen, in Thüringen schon seit heute. Nordrhein-Westfalen hat ebenfalls 2G-Regeln für den Freizeitbereich angekündigt. USA kritisieren Satellitenabschuss. Trümmerteile eines von Russland abgeschossenen Satelliten seien eine Gefahr für die internationale Raumstation ISS, so der Vorwurf. Moskau bezeichnete die Kritik als Heuchelei. Die Crew der ISS, unter ihnen der Deutsche Matthias Maurer, brachten sich vorsorglich in angedockten Raumschiffen in Sicherheit. Merz bewirbt sich um CDU-Vorsitz. Neben seiner Kandidatur gab Merz auch sein Team bekannt. Als Generalsekretär schlug er den Berliner Bundestagsabgeordneten Chaya vor. Auch Norbert Röttgen und Helge Braun kandidieren für den CDU-Vorsitz. Polen setzt Wasserwerfer gegen Geflüchtete ein. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums waren polnische Sicherheitskräfte zuvor mit Steinen und anderen Gegenständen beworfen worden. Mehrere von ihnen seien verletzt worden. Polen spricht von gezielten Angriffen. Die Menschen seien von belarussischer Seite mit Blendgranaten ausgestattet worden. Das Wetter. Morgen wieder oftmals trüb durch Wolken und Hochnebel. Es nieselt aber häufiger als bisher. Im Nordwesten bestehen Chancen auf etwas Sonne, allerdings bei einem kräftigen Wind und Schauern. 2 bis 12 Grad. Hallo, ich bin Josephine. Ich wollte nur meine Mutter und meine Schwester, meinen Hund und meinen Bruder grüßen, meine Freunde und die Hörerin und die Hörer von Niemandsland auf 91.4 Contrabanda in Barcelona. Hallo, ich bin Anouk und ich wollte meine Familie und meine Freunde aus Deutschland grüßen und alle Leute, die gerade Niemandsland hören. Um die Augen und ein Stammtisch in der Bar. Eine schwarz geteerte Lunge, ein paar Freunde weniger. Ein zu Staub zerfallenes Ego, ein zerrüttetes Gemüt, eine Angst vor allem Neuen und ein selbstgeschriebenes Lied. Das ist alles, was mir blieb. Du hast mich nie geliebt. Du hast mich nie geliebt. Du hast mich nie. Ein Theaterstück von Shakespeare, in das du deine Nummer schriebst und darunter ruf mich an. Ich hab mich so in dich verliebt. Ein paar Tränen, ein paar Flüche und ein Freund, der mich verriet. Ein Herz, das nicht mehr für dich schlägt und ein selbstgeschriebenes Lied. Das ist alles, was mir blieb. Du hast mich nie. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten für die Wochen im Niemandsland vom 15. bis zum 29. November 2021. Beginnen wir mit einer Nachricht zum Thema Barcelona Autostadt. Verkehrstechnisches Großereignis ist in diesen Tagen zweifellos die Eröffnung des Gloria-Tunnels. Am Samstag, dem 6. November, wurde um 5.30 Uhr in der Früh, in der Herrgottsfrühe, der Tunnel unter der Gran Via, dem Haupteinfallstor in die Stadt, für den Personenverkehr freigegeben. 6 Jahre haben die Bauarbeiten gedauert. An Werktagen passieren an dieser Stelle im Durchschnitt ca. 78.000 Fahrzeuge täglich. In beide Richtungen, also rein und raus. Am Samstag waren es um 8 Uhr bereits 23.800, allerdings nur Salida, das heißt nur in Richtung raus aus der Stadt. Die Gegenspur wird Anfang 2022 geöffnet. 7% Neigung gibt es in dem Tunnel. Über dem Tunnel fahren Eisenbahn und Metro, also U-Bahn, hinweg. Demarcaso Palau. Korruption City Barcelona. In dem seit Jahren die Öffentlichkeit empörenden Fall Palau de la Música gibt es ein paar Neuigkeiten. Doch erinnern wir zuerst noch einmal an die Korruptionsvorgänge in dem katalanischen Musentempel. Oder Musiktempel. Die Presse spricht meist von Saqueo, das ist Plünderung. Plünderung der Kasse des Konzerthauses. Schon im Jahr 2009, mitten im Trubel der globalen Finanzkrise durch die Lehman Brothers Bank, wurde der Direktor des Palau, Herr Felix Miet, gezwungen, die Veruntreuung von 3,3 Millionen Euro zuzugeben. Er gab an, das Geld aus der Kasse des Palau abgezweigt zu haben, um seine privaten Villen zu renovieren und Luxusreisen mit seiner Familie an exotische Orte der Welt zu bezahlen. Auch einer von Miets Vertrauten im Palau, ein gewisser Jordi Montull, war an der Plünderung beteiligt. Und verschiedene andere mehr. Nun musste die Staatsanwaltschaft beginnen, das Gewirr aus Diebstählen, gefälschten Rechnungen, aufgebauschten Abrechnungslisten, gefegten Zahlungen und verschachtelten Geldtransfers auf geheime Konten in Steuerparadiesen auseinanderzuklamüsern und jedes Vergehen, jeden Diebstahl im Einzelnen nachzuweisen. Das heißt, jeder Cent muss nachgewiesen werden. Die 3,3 Millionen, die Miet und seine Kleptokraten-Clique zugegeben hatten, schwollen bald schon auf das Zehnfache an. Bisher ist eine nachgewiesene Summe von 23 Millionen Euro geplünderten Geldes festgelegt. Zu einer Zeit, in der die Direktion des Palau unter Miet den Musikern des Orchesters und den Sängern die Gehälter kürzte oder erst gar nicht auszahlte, unter dem Vorwand, es fehle Geld wegen der Finanzkrise, griff man umso dreister in die Kasse. Was nun auch noch an dem Skandal mit dranhängt, ist ein Hotelprojekt direkt neben dem Palau und die Verzahnung der Miet-Clique mit der alten CiU-Partei des korrupten Ex-Präsidenten der Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, und seines Familienclans. Die Partei Pujols, der Mann, der ebenfalls im Knast sitzt bzw. unter Justizaufsicht steht, wurde aufgelöst und mehrmals umbenannt. Eine Art Name-Washing der Rechtsseparatisten, die im Moment hier in Katalonien immer noch den Ton angeben. Jahrelang haben Miet und seine Clique wahrhaften Terror auf kritische Journalisten und oppositionelle Bezirkspolitiker ausgeübt, die es gewagt hatten, die Finanzverbrechen dieser Clans in die Medien zu bringen. Bei einer Bezirksrätin, Itziar González, wurde sogar eingebrochen, Computer wurden gestohlen, es gab Drohanrufe und Morddrohungen. Felix Miet sitzt jetzt im Gefängnis Brians Dos bei Barcelona. 7 Jahre hat er bekommen. Er fordert seine Freilassung und Begnadigung aus gesundheitlichen Gründen. Der arme Kerl. Man sieht ihn, sobald er erwischt wurde, nur noch im Rollstuhl und mit gebeugtem Rücken an Krücken gehen. Sehr opportun. Was für die Staatsanwaltschaft im Moment so kompliziert ist, ist es, die festgelegte Summe von 23 Millionen Schadensersatz, zu der Miet verurteilt worden ist, zurückzubekommen. Das komplizierte Geflecht, wie gesagt schon, aus Scheinfirmen und die Investitionen in Kunstwerke sind hier ein weiteres Problem. Das versteckte Vermögen des Millionendiebs ausfindig zu machen, stellt die Justiz vor stets neue Probleme. Miet versucht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft. Knastjahre gegen Millionen. Etliche wertvolle Kunstwerke, die Miet in seinen Villen hängen hatte und die von der Polizei als sein Besitz identifiziert wurden, sind inzwischen verschwunden. Miet weiß angeblich von nichts. 44 Kunstwerke wurden als Besitz des Kleptokraten identifiziert. Die Geschädigten des Palau de la Música an erster Stelle haben klargestellt, dass sie sich auf keinen Deal mit dem Dieb einlassen werden. Sie fordern jeden Euro und jeden Cent der geraubten Millionen aus dem Vermögen der Miet-Clique zurück. Protestkultur in Barcelona. Mit Rufen wie Endesa, Iberdrola, ihr beklaut das Volk, zogen am Samstag, dem 6. November, ca. 2500 Personen durch das Zentrum von Barcelona. Die Demo ging von der Plaza Universidad bis zum Arc de Triomphe, ganz in der Nähe des Sitzes der Stromgesellschaft Endesa. Dutzende von Organisationen hatten zu der Demo aufgerufen. Grund war der enorme, beziehungsweise ist der enorme Preisanstieg bei den Strompreisen. Man sah junge und alte Menschen aus ganz verschiedenen politischen Richtungen und Gruppen vereint. Die starke Erhöhung der Stromkosten schädigt vor allem wieder die ärmeren Familien. Gerade im Winter, wo man bis zu 20% mehr Strom konsumiert, um zu heizen. Die Demo verlief in festlicher Stimmung, ohne Zwischenfälle. Wir wollen, was uns gehört. Wasser, Licht und Wohnraum, riefen die Protestierenden. Unter ihnen Nachbarschaftsvereine, die Anti-Hypothekenplattform PAH und Gewerkschaften. Thema Buchvorstellung in Barcelona Buchstadt. Der Radio Contrabanda-Kollege Steven Forti, der seit vielen Jahren die Sendung Sibaldone, eine Sendung in Italienisch nicht nur für Italiener betreibt, hat ein Buch geschrieben und veröffentlicht, das gerade in diesen Tagen in die Buchhandlungen kommt. Extrema Derecha 2.0, Extreme Rechte 2.0 ist der Titel. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine kritische Analyse der aktuellen rechtsextremen Parteien weltweit und besonders hier in Europa und deren Strategie, die liberalen bürgerlichen Demokratien von innen heraus zu untergraben und abzuschaffen. Steven Forti ist Professor für Geschichte an der Autonomen Universität Barcelona. In seinem Buch erklärt Forti, wie die rechtsextremen Parteien im Zeitalter von Twitter und Instagram funktionieren, erklärt ihre Strategien und bietet eine Art Gebrauchsanleitung an, wie man sie bekämpfen sollte. All die Salvinis, Le Pens, Orbans, Trumps, Bolsonaros und Abascals. Auch die katalanischen Rechtsseparatisten um Junts per Cat bekommen von Forti ihr Fett ab. Junts, so Forti, teilen viele Züge ihres Wesens mit rechtsextremen Parteien. Das Buch ist also, wie gesagt, in den Buchhandlungen zu erhalten. Man kann es dort kaufen. Ich wiederhole noch einmal Autor und Titel. Steven Forti, Extrema Derecha 2.0, 272 Seiten, Editorial Siglo XXI, 18 Euro. Niemandsland. Radio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Barcelona, die Stadt und ihr Verkehr. 10,1% der Barcelonesen benutzen das Auto, um sich zu bewegen. 9,3% hingegen Fahrrad, Elektroroller oder andere wie Rollbretter und so weiter. 31% benutzen die U-Bahn, Metro, 25,2% den Bus. Kurioserweise gab die Mehrheit aller Befragten an, dass ihr Lieblingsfortbewegungsmittel in der Stadt die eigenen zwei Beine seien. 13%. Vor zwei Jahren sagten das nur 5,1% der Befragten. Die Umfrage bzw. Datenerhebung wurde von den Servicios Municipales des Rathauses Ayuntamiento durchgeführt. Wir haben hier im Niemandsland schon über die im Oktober durchgeführte Befragung berichtet. Weitere Zahlen aus der Studie. 536.000 Kraftfahrzeuge fahren werkstags in die Stadt hinein, sogenannte Pendler. Würde man alle diese Fahrzeuge in eine einzige Schlange einreihen, käme man auf eine Strecke von 2100 Kilometern Länge. Das wäre ungefähr die Strecke Barcelona-Kopenhagen. 65% aller dieser Fahrzeuge haben nur einen Passagier, nämlich den Fahrer oder die Fahrerin an Bord. Von diesen wiederum sind, Achtung, 78% Männer. Hingegen sind von drei Personen, die einen Bus benutzen, zwei weiblich, wie aus der Studie hervorgeht. Barcelona, Crime City. Tumulte wie in einem Wildwestfilm gab es am Wochenende in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag in einer Kneipe im Nou Barris zu vermelden. Um 0.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz gerufen, nachdem in einer Kneipe in der Calle Hernández ein Mann eine Flasche Alkohol geklaut hatte und von den Kellnern festgehalten wurde. Der Dieb widersetzte sich gegen seine Verhaftung und leistete Widerstand. Die Mossos wollten eine andere Person festnehmen, die sich fälschlicherweise als Guardia Urbana ausgegeben hatte. Eine weitere Person filmte die Szene. Kurz darauf tauchten ca. 100 Männer auf und veranstalteten Tumulte. Sie entrissen den Mossos den Verhafteten. Die Polizisten mussten mehrere Warnschüsse in die Luft abgeben, denn die Meute drohte, sie zu verprügeln. 6 Polizisten wurden verletzt. Einer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Erst als Verstärkung eintraf, gelang es den Mossos, die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Thema Haushaltsverhandlungen. Bei den verzwickten Verhandlungen über den Staatshaushalt für das Jahr 2022 gibt es Probleme auf mehreren Ebenen. Während auf nationaler Ebene die kleinen Separatistenparteien und Nationalisten PNUV, ERC und Bildu den von der Zentralregierung unter Pedro Sánchez beschlossenen Haushalt mit Eingaben bombardieren, es geht da um 1,8 Milliarden, die strittig sind, hat in Katalonien die linksradikale ultranationalistische CUP den Finger am Haushaltsknopf. Ihr widernatürliches Bündnis als linke Partei mit den rechten Ultranationalisten von Junts per Cat in der Indepe-Koalition in Katalonien zwingt alle Beteiligten, sich ständig zwischen Klasse, politischer Ideologie und nationaler Identität entscheiden zu müssen. Gleichzeitig präsentierte die Generalitat von Katalonien am Dienstag, dem 9. November, ihren Haushalt für Katalonien. Doch ist die CUP noch nicht bereit, diesem Haushalt die Unterstützung zu gewähren. 3 von 4 Euros dieses Haushaltes sollen, so Laura Borràs, die Parlamentspräsidentin, an soziale Projekte bzw. Institutionen gehen. So hofft man, die CUP bei der Stange zu halten. Ein paar Zahlen. 38,139 Milliarden Euro beträgt der Haushalt für Katalonien. Um 5,61 Millionen steigen die Ausgaben für Soziales, gemessen am Haushalt 2020. 2,142 Milliarden beträgt der Beitrag der Europäischen Fonds für das Projekt Next Generation 2022. 900 Millionen mehr sollen an das Gesundheitssystem gehen. Barcelona Elektroroller Paradies. Nach einem Anstieg der Unfälle, die durch oder mit Elektrorollern ausgelöst werden, hat die Guardia Urbana jetzt eine spezielle Brigade ins Leben gerufen, die in allen Stadtteilen darauf achtet, dass die Elektroflitzer sich an die Verkehrsregeln halten. Die sogenannten UBMP, das sind die Vehículos de Movilidad Personal, Fahrzeuge persönlicher Mobilität, diesen Fahrzeugen ist es verboten, auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen zu zirkulieren, auch nicht in Tunneln, Unterführungen, Passagen auf Autobahnen, Schnellstraßen und Stadtautobahnen dürfen diese Flitzer fahren. Erlaubt ist das Fahren auf Fahrradwegen mit 10 km Höchstgeschwindigkeit, wenn der Weg auf einem Bürgersteig liegt. 25 km Höchstgeschwindigkeit dürfen sie fahren pro Stunde, wenn der Fahrradweg auf der Fahrbahn auch für die Autos liegt. Auf Zebrastreifen muss die Geschwindigkeit reduziert werden. In Parks beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km pro Stunde. 2 Tote hatte es bis September 2021 in Barcelona gegeben, die durch Elektroroller verursacht wurden. 540 Unfälle mit diesen Fahrzeugen gab es bis September 2021, ca. 10% mehr als im Vorjahr. Niemandsland. Auf 91.4 Contrabanda in Barcelona. Thema Rape Culture Barcelona, Vergewaltigerkultur in Barcelona. Nach 2 versuchten Vergewaltigungen und vollzogenen sexuellen Aggressionen gegen Frauen wird von den Mossos de Squadra ermittelt. Die Verbrechen fanden im gleichen Hotel im Zentrum der Stadt statt, dem sogenannten St. Christopher's Inn in der Calle Bergara an der Plaza Catalunya am 2. und 6. November jeweils. 2 verdächtige Männer wurden festgenommen. Auch in der katalanischen Stadt Igualada erregte ein Vergewaltigungsverbrechen großes Aufsehen und erzeugte große Erschütterung in der Bevölkerung. Es kam zu einer brutalen Vergewaltigung, bei der eine Frau lebensgefährlich verletzt und traumatisiert wurde. Geschockt von der abnormen Gewalt dieses Verbrechens hat die Polizei damit begonnen, Kameras auf dem Gelände zu installieren, wo das Verbrechen stattgefunden hatte. Das 16-jährige Opfer liegt, wie gesagt, im Krankenhaus. Surfparadies Barcelona. Streit gibt es zwischen dem Rathaus und den Surfern an den Stadtstränden, die auch bei roter Flagge darauf bestehen, die hohen Wellen reiten zu dürfen. Die Guardia Urbana ermittelte am 11. November die Personalien von zwei Surfern und verhängte ein Strafgeld von je 1.500 Euro. Die Borrasca Blas, das heißt das Sturmtief Blas, zwang die Behörden vergangene Woche dazu, den Zugang zu den Stränden einzuschränken bzw. ganz zu verbieten. Die Surfer Victor Loret und Xavier Casanueva protestierten dagegen, dass ausgerechnet die hohen Wellen, auf die jeder Surfer hofft, verboten seien. Jetzt sollen wir also surfen, wenn das Meer glatt wie ein Strandtuch ist, sagte er ironisch. Das Rathaus besteht auf der municipalen Verordnung. Bei roter Flagge ist jegliche Aktivität an den Stränden der Stadt verboten. Das gilt für alle, auch für Surfer. Katalanisches Labyrinth. 3 Jahre Gefängnis fordert die Staatsanwaltschaft von Barcelona für den Leiter des Büros von Carles Puigdemont, einem Herrn Josep Lluís Alay. Der unter Anklage stehende Alay hatte öffentliche Gelder verwendet, um nach Russland zu reisen und mit dem Geheimdienst dieses Landes über eine Unterstützung für die Abspaltung Kataloniens von Spanien zu verhandeln. Auch fordert die Staatsanwaltschaft 17 Jahre Inhabilitierung für den Mann, das heißt ein Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden und sich politisch zu betätigen. Die Behauptung der separatistischen Propaganda, alles sei von Spanien erfunden, hat der betroffene Alay selbst in einem Interview mit dem Wall Street Journal entkräftet, indem er sowohl die Reise als auch die Kontakte zur russischen Regierung zugab. Hinzu kommt noch eine Reise nach Kaledonien. Als sogenannter selbsternannter Wahlbeobachter eines Separatisten-Referendums, wo er 2018 hinreiste und sich ebenfalls diese Reise von Steuergeldern bezahlen ließ. Thema Terrassenstreit in Barcelona. Die Touristen sind zurück, die Terrassen dehnen sich aus, die alten Probleme sind wieder da. Anwohner haben die Fancity-Lärmhölle zurück. Wieder verwandeln sich viele Wohnviertel in Vergnügungsbezirke, wo Alkoholtouristen bis in die tiefe Nacht lärmen und Radau machen. 19 Bußgeldbescheide gegen Kneipen und Restaurants hat das Rathaus in den letzten Tagen verhängt, nachdem es zu besonders groben Verstößen gegen die Terrassenlizenzen gekommen war. Besonders im Bezirk Ciudad Vella haben Kneipenwirte massenhaft Tische und Stühle auf die Bürgersteige gestellt, die weit über die ihnen erlaubte Kapazität gingen. Unter den 19 angezeigten Kneipen waren 2 ganz ohne Lizenz gewesen, 5 mit besonders schweren Verstößen. Viele benutzen nicht autorisierte Elemente zur Abtrennung des Terrassenraums. Anwohner hatten sich in vielen Fällen beschwert, weil sie bestimmte Bürgersteige nicht mehr benutzen konnten. Hallo, ich bin Anouk und ich wollte meine Familie und meine Freunde aus Deutschland grüßen. Und alle Leute, die gerade Niemandsland hören. Ein Umfrageergebnis, wie immer durchgeführt von der Cadena SER und El Periódico de Catalunya. Die Frage lautete: Wären Sie bereit, Ihre Essgewohnheiten zu ändern, um dadurch gegen die Klimakrise anzukämpfen? Ja, Sie meinten 63%. Nein, No, 37% der Befragten. Covid-Alarm in Barcelona. Das heftige Wiederaufflackern der Pandemie in Katalonien bereitet Bürgern und Behörden große Sorgen. Am vergangenen 26. Oktober waren es 2042 Neuinfektionen, am vergangenen Montag, dem 8. November, bereits 3052. 71,5% Anstieg auf der Epidemiekurve ließ die Alarmglocken schrillen, obgleich die absoluten Zahlen noch nicht dramatisch seien, so die Gesundheitsbehörden. Trotz der steigenden Gefahr hat die Govern Kataloniens keine Absicht, die Öffnungspolitik wieder zurückzufahren, so ein Sprecher. Circa 150.000 Covid-19-Tests führen die Gesundheitsbehörden pro Woche in Katalonien durch. Andererseits rechnet die Generalitat mit den Fonds der EU, die zur Bekämpfung der Pandemie vorgesehen sind. Thema Arbeiterhölle Barcelona, der Fall Aslan. Gegen drei Personen wird von Seiten der Justiz aufgrund eines Totschlagsdelikts bzw. eines Unfalls ermittelt. Es geht um den Tod des 44-jährigen Arbeiters Aslan Magiev, russischer Staatsbürger, dessen Witwe Angela Magiev den Tod ihres Gatten zur Anzeige gebracht hat. Frau Magiev musste aufgrund von fehlenden Geldmitteln per Videokonferenz mit der Justiz kommunizieren. Ihr Mann Aslan war nach Barcelona gereist, um dort seinen Traum einer gut bezahlten Arbeit zu verwirklichen. Aslan war Spezialist in Aluminiumfensterbau. Am 18. November 2020, nachdem der Arbeiter mit seiner Frau in Ossetien telefoniert hatte, sollte er noch das Wellblechdach einer Industriehalle in San Andreu de la Barca reparieren. Und genau dieser Job sollte ihm zum Verhängnis werden. Es war ein durch einen Bekannten vermittelter Job, bei dem die Auftraggeber schnell ein paar billige Arbeitskräfte benötigten. Margiev arbeitete ohne irgendeine Art von Schutzvorrichtung in 8 Metern Höhe, als das morsche Wellblechdach durchbrach und er in die Tiefe stürzte. Er starb. Als die Polizei eintraf, um die Leiche zu inspizieren, kannte niemand den Mann, auch existierte kein Arbeitsvertrag. Obwohl er schon 3 Wochen dort gearbeitet hatte, war der russische Arbeiter seinen Kollegen ein vollkommener Unbekannter. Jedoch, aufgrund der widersprüchlichen und wenig glaubwürdigen Aussagen eines Zeugen, nahm die Polizei 3 Personen fest, Gesellschafter des Unternehmens, dem die Industriehalle gehört. Die Witwe hofft nun, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und ihrem Mann nach dem Tod noch Gerechtigkeit widerfahren wird. Die Anwälte klagen ebenfalls auf Schadensersatz. Aslan hinterlässt neben seiner Witwe einen Sohn. Barcelona-Madrid, 2 Städte im Vergleich. In einem langen Artikel vergleicht die Tageszeitung El País die Städte Barcelona und Madrid, um deutlich zu machen, welche Einflüsse gezielte Stadtpolitik, Lokalpolitik und urbanes Planen auf die Lebensverhältnisse haben. Ein paar Zahlen aus der Reportage über die beiden Städte, die von Bürgermeister und Bürgermeisterin unterschiedlicher politischer Couleur regiert werden. Hier Ada Colau, eine progressive feministische Frau, dort der rechtsliberale Herr José Luis Almeida. Almeida behauptete unlängst, Madrid habe Barcelona als Hauptstadt der Avantgarde abgelöst. Ada Colau erwiderte, dass sie derlei Konkurrenzdenken und die politische Konfrontation von Städten ablehne. Beide Städte nun im Vergleich, ein paar Zahlen. Beginnen wir mit ein paar Wetternachrichten. Die Sonnenstunden in Madrid pro Jahr betragen 2.936, da ist Barcelona im Vorteil, 3.046. Madrid hat auch mehr Regentage, 98, Barcelona nur 86 pro Jahr. Die Bevölkerung ist ebenfalls sehr unterschiedlich. Madrid hat ungefähr doppelt so viele Einwohner wie Barcelona. 3,3 Millionen, Barcelona nur 1,6 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen. Das Durchschnittsalter ist absolut gleich. 44 Jahre beträgt es in beiden Städten, das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Die Lebenserwartung ist in Barcelona ein bisschen höher. Die liegt in Madrid bei 82,9 Jahren, in Barcelona bei 84,4 Jahren pro Person und Einwohner. Über die Covid-Toten gibt es sehr unterschiedliche Angaben. In Barcelona sind es offiziell 4.300, in Madrid gibt es keine exakten Zahlen. Die indirekt ermittelten Zahlen sind wenig glaubwürdig und deshalb werden sie nicht genannt. Zum Thema Haushalt der Stadt. Da gibt es in Madrid einen Haushalt von 5 Milliarden, in Barcelona einen Haushalt von 3,5 Milliarden. Die Bevölkerungsdichte ist sehr unterschiedlich. In Madrid beträgt sie 5.518 Einwohner pro Quadratkilometer. In Barcelona ist sie mehr als 3-mal so groß, 16.332 Einwohner pro Quadratkilometer. Das PIB, das sogenannte Bruttosozialprodukt, Producto Interior Bruto, da liegt Madrid mit 137 Milliarden 875 Millionen vorne, vor Barcelona mit 77 Milliarden 844 Millionen. Die Arbeitslosenquote ist in Madrid höher als in Barcelona, 12,7, Barcelona 10,8. Bei den Sozialausgaben sieht es in Barcelona viel besser aus. In Madrid sind das 154,9 Euro pro Einwohner. In Barcelona sind es 230,2 Euro pro Einwohner. Barcelona eine sozialere Stadt. Das Einkommen. Im ärmsten Bezirk in Madrid beträgt 9.860 Euro pro Einwohner. In Barcelona etwas höher, 11.062 Euro pro Einwohner. Im reichsten Bezirk beträgt das Einkommen in Madrid 28.190 im Durchschnitt pro Einwohner. In Barcelona 27.115 Euro pro Einwohner. Die Zahl der Flugpassagiere beträgt in Madrid 14,8 Millionen pro Jahr. In Barcelona 11,5 Millionen pro Jahr. Die Preise für ein 10er-Ticket für U-Bahn und Bus in Madrid 12,20 Euro, in Barcelona 11,35 Euro. Atención, habla Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Große Unterschiede gibt es bei der Kriminalität. Die Mordrate in Madrid 14, in Barcelona 16 Ermordete im vergangenen Jahr. Bei den sexuellen Aggressionen sieht es sehr hart aus. Madrid, bei einer doppelt so hohen Bevölkerung, hat 123 sexuelle Aggressionen gemeldet, von Januar bis Juni 2021. Barcelona 192. Bei der Hälfte der Bevölkerung 40% mehr sexuelle Aggressionen. Bei den Raubüberfällen sieht es ähnlich unverhältnismäßig aus. Madrid meldet zwischen Januar und Juni 2021 5.620 Raubüberfälle. In Barcelona sind es im gleichen Zeitraum 7.962 Raubüberfälle bei nur der Hälfte der Bevölkerung. Und hiermit schließen wir den heutigen Barcelona-Nachrichtenblock, der ein bisschen länger ausgefallen ist als normal. Jo! Niemands Land. Eres lo que escuchas. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Ets el que escoltes. Que sont devenues les fleurs du temps qui passe? Que sont devenues les fleurs du temps passé? Les filles les ont coupées, elles en ont fait des bouquets. Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous. Que sont devenues les filles du temps qui passe? Que sont devenues les filles du temps passé? Elles ont donné leur bouquet aux gars qu'elles rencontraient. Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous. Que sont devenus les gars du temps qui passe? que sont devenus les gains du temps passé. À la guerre ils sont allés, à la guerre ils sont tombés. Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous jamais. Que sont devenues les fleurs du temps qui passe? Que sont devenues les fleurs du temps passé? Sur les tombes elles ont poussé, d'autres filles vont les couper. Apprendrons-nous un jour? Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous jamais. Apprendrons-nous un jour, apprendrons-nous jamais. Kino- und Filmwelten im Niemandsland für die Wochen vom 15. bis zum 29. November 2021. Heute möchte ich die Serie Antidisturbios vorstellen, die ich letzte Woche auf DVD gesehen habe und die mich fasziniert hat. Die Antidisturbios sind die Polizisten, die bei Demos, heiklen Lagen, kritischen Fußballspielen und zum Beispiel bei Zwangsräumungen von Häusern eingesetzt werden. Bereitschaftspolizei wäre hier die deutsche Übersetzung. Das ist schon mal ein emotionales, aufgeheiztes Thema. Diese Leute sind nämlich überall verhasst, wo sie auftauchen. Porque somos el Puma 93! Y nada puede con nosotros! Somos una familia! Die Miniserie Antidisturbios besteht aus 6 Kapiteln von je 50 Minuten Länge und zieht die Zuschauer vom ersten Augenblick der ersten Szene in ihren Bann. Die von Isabel Peña und Rodrigo Sorogoyen geschaffene Geschichte besticht durch nahezu alle Elemente, die eine gute Serie zum guten Kinoerlebnis machen. Großartige schauspielerische Leistung, eine gute Story, ein guter Erzählrhythmus, viel Spannung und eine brillante Kameraführung. Worum geht's? Es wird der Alltag von 6 Polizisten der Madrider Bereitschaftspolizei geschildert, die gleich zu Beginn bei einer Hausräumung im Einsatz gezeigt werden. Im Laufe dieser Operation stirbt ein junger Mann, ein afrikanischer Emigrant aus dem Senegal, der von einem Gelände im 2. Stock in die Tiefe stürzt. Die Truppe der 6 Antidisturbios, die den Einsatz durchführt, sieht sich nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Tötung durch unverhältnismäßige Gewaltausübung konfrontiert. Ab da beginnt eine hochspannende Handlung, die uns diese adrenalingeladenen Männer nicht nur nahe bringt, oh Gott, höre ich jetzt manche schon ausrufen, sondern das System, in dem sie als Werkzeuge benutzt werden, sehr tief gestaffelt und kritisch beleuchtet. Auch der Spannungsbogen ist absolut geschickt inszeniert. Als Zuschauer ist man ständig auf dem Sprung. Man will wissen, wie es weitergeht. Unsere 6 Schläger werden schon allein durch die Kameraführung nahegebracht. Man ist im Geschehen, meist aus der Perspektive der Antidisturbios. Sie werden porträtiert, aber Achtung, man kann sich nicht mit ihnen identifizieren. Gerade diese ständige Nähe und Körperlichkeit macht sie mir zumindest fremd. Doch noch einmal zur Handlung. Asuntos Internos, innere Angelegenheiten bzw. die polizeiliche Dienstaufsichtsbehörde ermittelt jetzt und stößt dabei auf Ungereimtheiten. Hier dominiert die Gestalt der Polizistin Laia, sehr überzeugend verkörpert von Vicky Luengo. Die junge ehrgeizige Polizistin stößt beim Ermitteln gegen die eigenen Kollegen auf ein Korruptionsnetz, das sich bis in die Politik hoch verzweigt. Großartige schauspielerische Leistungen auch der die sechs Bereitschaftspolizisten Antidisturbios verkörpernden Schauspieler Raúl Arévalo, Alex García, Jovic Koishkerian, Roberto Alamos und Patrick Criado. Pasa que a la gente le gusta tensar la cuerda, tensar y luego tomar por culo. ¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados? Großes Kompliment an die Drehbuchautorinnen und die Regisseure Rodrigo Sorogoyen und Borja Soler. Gerade in den letzten Jahren hat die Figur der Anti-Avalots oder Antidisturbios, Anti-Avalots sagt man hier in Katalonien, in Spanien und Katalonien, wie gesagt, große Polemik ausgelöst, besonders beim sogenannten illegalen Referendum 2017 zur Abspaltung Kataloniens von Spanien und den Knüppeleinsätzen gegen oft friedliche Demonstranten. Ich voy a la puta cárcel, hermano. A ti no te va a pasar nada. ¿A quién sí? Es la peor situación que he vivido en años. ¿No se da cuenta de lo grave que es esto? ¿Qué pasa? ¡Deja de tocar los cojones ya! Wer sind diese verhassten Leute unter den Polizeihelmen, fragt man sich bisweilen oder hat man sich bisweilen gefragt. Hier findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eine politische, soziale und ästhetische Antwort. Im Oktober 2020 auf dem Festival in San Sebastian uraufgeführt. Antidisturbios. Dann bei Movistar und Plattformen wie HBO zu sehen. Wer hat nicht schon einmal vor ihnen gestanden oder ist von ihnen bedroht worden? Wer ist nicht schon einmal vor ihnen weggelaufen oder sogar von ihnen verprügelt worden? Oder hat schon einmal eine Klamotte auf sie geworfen? Die Antidisturbios. Spanien 2020, Thriller, Politdrama. Unbedingt gucken. ¿Qué te pasa? A mí nada, ¿por? Creo que hay algo en ese desahucio que no supimos ver la otra vez. No me dedico a esto porque me gusta ir por ahí dando gomazos a la gente. Yo me dedico a esto por otras razones. ¿M1? Und wie steht's im Niemandsland? Nicht zu vergessen, Bammel mit seiner Bambule auf der Leinwand. Hallo Bammel, was hast du heute auf dem Kinoprogramm für unsere Hörerinnen und Hörer? Hallo Didi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Herzlich willkommen zu meiner kleinen Kinokolumne hier im Radio Niemandsland. Bambule auf der Leinwand. Mein Filmtipp heute ist nur ein einzelner Film, der ist dafür eigentlich aber umso länger. Bei den letzten Malen habe ich eigentlich immer so mehrere Filme besprochen, auch die Festivals. Heute fasse ich mich ein bisschen kürzer und ich lege direkt mal los. Der Regisseur ist Jonas Trueba. Jonas Trueba, der Nachname könnte dem einen oder anderen Filmfan unter euch bekannt vorkommen, claro. Sein Vater, Fernando Trueba, ist eine spanische Regielegende. Sein Bruder ist David Trueba und Jonas Trueba ist Jahrgang 1981, hat gelebt in Madrid und hat jetzt seinen sechsten Film fertig gemacht. Ich finde, einen ziemlich beeindruckenden Dokumentarfilm. Der Film heißt Quien lo impide. Ich würde das mal so aus der Hüfte frei übersetzen mit Wer verhindert es oder wer es verhindert? Spanien 2020. Es ist ein Dokumentarfilm, der sich den Sorgen und Nöten der jüngsten Generation annimmt. Ich persönlich habe keine Kinder und vor allen Dingen auch keine Kinder im Teenageralter. Wenn ich welche hätte, wäre ich mir nicht sicher, ob ich mir diesen Film angucken wollte. Aber wenn man sich auf dieses Experiment einlässt, wird man reich belohnt. Der Film macht den Versuch, sich der Generation von jungen Leuten, also 14, 15, 16-jährigen Jugendlichen, Adolescentes anzunähern, und ebenfalls macht er den Versuch, ihnen so eine Art Stimme zu verleihen, oder er gibt ihnen Gehör. Und das macht er auf sehr sensible und sehr packende Weise. Jonas Trueba ist tatsächlich der Versuch gelungen, den jungen Menschen, die mit der Pandemie, mit dem Klimawandel und all den ganzen Riesenberg Scheiße, den die Elterngeneration ihnen hinterlassen hat, zurechtzukommen. Und man merkt richtig, wie die Jugendlichen mit der Kamera spielen, wie sie sich freuen, dass ihnen endlich mal jemand Gehör verleiht. Und das macht den Film zu einem ausgesprochen atemberaubenden Erlebnis. Man muss ordentlich tief Luft holen, wenn man sich in diesen Film reintrauen möchte. 220 Minuten, genau, ihr habt richtig gehört, das ist sowas wie der Lawrence von Arabien des modernen spanischen Dokumentarfilms. 3,5 Stunden pickeligen Jugendlichen über ihre Sorgen zuzuhören, ist bestimmt nicht einfach, aber wie gesagt, es ist ein großes Erlebnis und mir hat der Film ausgesprochen gut gefallen. Nicht nur mir, er hat zahlreiche Preise abgeräumt, unter anderem in San Sebastian. Das Filmmagazin Fotogramas hat ihn schon jetzt zu einem der besten Filme des Jahres 2021 erkoren. Im Cinemania gab es die volle Punktzahl, 4 Sterne, und würde ich Sterne vergeben von mir, hätte er die auch bekommen. Insofern, traut euch in diesem Film, der läuft seit 22. Oktober hier in Barcelona in den Kinos, unter anderem im Zumzeitkino. Und damit verabschiede ich mich heute aus dem Radio Niemandsland. Film ab und viel Spaß im dunklen Kino. Ciao, ciao. Tschüss, Bammel, vielen Dank. Das war's für heute. Ich verabschiede mich ebenfalls von allen Hörerinnen und Hörern. Meine Damen und Herren, es hat uns gefreut, dass Sie uns 2 Stunden heute wieder zugehört haben. Bleiben Sie an den Radios, hier bei Kontrabande FM gibt es noch mehr hörenswerte Sendungen. Unser Niemandsland kann im Podcast nachgehört werden unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss, agur, adeu. Auf meiner Couch sehe ich Flugzeuge vom Himmel fallen. Kann es sein, dass wir uns nur noch in uns selbst verknallen? Immer schneller, nur ein Klick, die Welt so klein. Komm, wir machen noch ein Foto, stellen's irgendwo rein. Nochmal lächeln für die Ewigkeit. Ich muss los, immer fehlt uns die Zeit. Ich hab noch so viel zu tun und ich weiß nicht, wo lang. Immer höher, schneller, weiter, warum komm ich nie an? Besaufen am Leben, sag mal, kennst du das nicht? Das Gefühl, dass irgendwas hier fehlt. Wir schicken Waffen um die Welt und Raketen ins All. Aber der Shitstorm geht erst los beim Staffelzitten Skandal. Wer bin ich, wer bist du, was ist das, was uns hält? Und was soll ich eines Tages meinen Kindern erzählen? Noch ein Trinken auf die Ehrlichkeit. Ja, nochmal lächeln für die Ewigkeit. Ich kann heute nichts versprechen, doch ich bin für dich da. Immer höher, schneller, weiter und nichts bleibt, wie es war. Halt mich auf, versperrt den Weg. Höher, schneller, weiter, warum komm ich nie an? Denn ich weiß nur, dass irgendwas hier fehlt. Höher, schneller, weiter, warum ja, komm ich nie an? Ich will küssen im Regen und weinen vor Glück, mich besaufen. Denn ich weiß nur, dass irgendwas hier fehlt. Oh, ich will küssen im Regen und weinen vor Glück, mich besaufen am Leben. Sag mal, kennst du das nicht? Das Gefühl, dass irgendwas hier fehlt. Halt mich auf, versperrt den Weg. Hier nichts mehr fehlt.